Das Leben ein Traum, dritter Aufzug im Innern des Turmes. Clarin. Für das, was ich weiß, geschieht mir's, in dem Zauberturm zu stecken. Was wird, was ich nicht weiß, kosten, kostet, was ich weiß, mein Leben? Dass ein Mensch mit solchem Hunger soll lebendigen Leibes sterben. Mitleid hab ich mit mir selbst, alle werden's sagen, denk ich, und sich denken kann man's wohl, da zu meinem Namen eben nicht dies Schweigen passt. Ich heiße ja Clarin und soll nicht sprechen. Die mir hier Gesellschaft leisten sind, um frei herauszureden, weiter nichts als Mäus und Spinnen. Ei, wie allerliebste Lerchen! Von den Träumen dieser Nacht ist mein armer Kopf beständig voll von tausend Gaukelspielen, von Schalmeien und Trompeten, Kreuzen und Prozessionen, Büßenden und Geißeln. Jene steigen auf und diese schwinden, und in Ohnmacht fallen welche, wenn sie sehen, wie andere bluten. Ich, die Wahrheit zu vermelden, fall in Ohnmacht schier vor Hunger, denn hier sitz ich im Gefängnis und studiere Tag vor Tag die gesamte Hungerlehre und die Wissenschaft des Fastens, hab ich dann bei Nacht zu lernen. Wenn das Schweigen heilgemacht wie im neuen Festkalender, so ist Sankt Sekret mein Heilger, denn ihm fasst ich ohne Ergetzen, ob ich gleich für wohlverdient diese Züchtigung erkenne, denn ich schwieg und bin ein Diener, und das ist der größte Frevel. Trommeln, Trompeten und Geschrei von außen. Erster Soldat von außen. Er ist hier in diesem Turme auf und sprengt die Tür des Kerkers. Alle dringt hinein. Clarin. Mein Gott, wohl auf mich ist's abgesehen, denn sie sagen, ich sei hier. Was nur soll ich? Erster Soldat von außen. Rasch, Gesellen! Viele Soldaten dringen herein. Zweiter Soldat. Seht, er ist's! Clarin. Er ist's nicht! Alle. Herr! Clarin. Beiseite. Sind sie wohl vom Wein benebelt? Erster Soldat. Du bist unser rechter Fürst, denn wir wollen und erkennen nur den angestammten Herrn, nicht den Fürsten aus der Fremde. Lass uns deine Füße küssen. Alle. Unser großer Fürst soll leben. Clarin. Beiseite. Nun, bei Gott, sie machen ernst. Ist es Brauch in dieser Gegend, dass sie täglich sich zum Fürsten einen ausersehen und stecken dann ihn in den Turm? Gewiß, dennoch konnt ich's täglich sehen. Nun, die Rolle nehmen muß ich. Alle, gönn uns deine Füße. Clarin, schwerlich, denn ich brauche sie ja selbst, und mit einem Fürsten ständ es traurig, wär er ohne Füße. Zweiter Soldat. Alle, die wir sind, erklärten deinem Vater, daß wir keinen außer dir als Herrn erkennen, nicht Astolfen. Clarin. Meinen Vater respektiertet ihr so wenig? Ihr seid einer wie der andere. Erster Soldat. Treue war es unserer Herzen. Clarin. War es Treue, so verzeih ich. Zweiter Soldat. Komm, dein Reich dir herzustellen, lebe, Sigismund. Alle. Leb hoch. Clarin. Beiseite. Sagt er Sigismund? Noch besser, Sigismund, so heißen alle nachgemachte Prinzen, denk ich. Sigismund tritt auf. Sigismund. Wer hier nannte Sigismund? Clarin beiseite. Weh, mein Reich ist schon zu Ende. Erster Soldat. Wer ist Sigismund? Sigismund. Ich bin's. Zweiter Soldat zu Clarin. Wie? Du frecher Narr begehrtest, dich zum Sigismund zu machen? Clarin. Ich zum Sigismund? Wohl schwerlich, denn ihr selber habt mich ja sigismundisiert, deswegen seid ihr eben ganz allein hier die Narren und die Frechen. Erster Soldat. Sigismund, erhabner Fürst, diese Fahnen, die hier wehen, sind die deinen. Unsere Treue ruft dich aus zu unserm Herrscher. Fürst Basilius, dein Vater, welcher sorgt, der Himmel werde jene Weissagung erfüllen, dass er einst besiegt sich sehen soll zu deinen Füßen, trachtet Recht und Anspruch dir zu nehmen und Astolfen sie dem Herzog Moskaus zu verleihen. Deswegen rief er seinen Hof, das Volk ahnend, wissend schon, es lebe ihm ein angestammter König, will nicht dulden, dass ein Fremder ihm gebieten mag und so mit großherzigem Verschmähen jener harten Schicksalsdrohung sucht es hier dich, wo du lebest in der Haft, dass du mit Hilfe seines Arms hervor nun tretest, aus dem Turm und dir erstattest, deines Reiches Kron und Zepter, sie entreißend dem Tyrannen, tritt hervor. Zahllose Heere von Verbannten und Gemeinen, hier in Wüsten sich gesellend, rufen dich, dein hart die Freiheit, horch, wie sie die Stimm erheben. Stimmen außerhalb. Lebe Sigismund, leb hoch. Sigismund für sich. Noch einmal, ihr Himmelsmächte, was ist dies? Soll ich von Hoheit träumen, so die Zeit entwendet? Noch einmal soll ich von Schatten und Phantomen rings umgeben, alle Majestät und Größe sehn vom Windeshauch verwehet? Noch einmal soll ich Enttäuschung, soll ich die Gefahr bestehen, der schon die Geburt uns Arme hingibt, die wir scheuen im Leben? Nein, es soll nicht sein. Seht mich nochmals untertänig dem Geschick, und da ich weiß, nur ein Traum sei alles Leben, so entflieht ihr hohlen Schatten, die ihr meinen Dumpfsinn äffet mit Gestalt und Stimm, obwohl euch Gestalt und Stimme fehlen. Ich will nicht erlogne Hoheit, kein fantastisches Gepränge will ich, keine leere Täuschung, die der Lüfte leises Wehen wieder auflöst in ihr Nichts, wie's dem Mandelbaum ergehet, welcher ohne Rat und Warnung sich zu früh mit Blüten decket, die beim ersten Hauch verschwinden und, verwelkend und ersterbend, seinen rosenfarbnen Locken Schönheit, Glanz und Zierde nehmen. O, ich kenn euch schon, und ich weiß ja, euch begegnet Gleiches nur wie jedem Träumer. Mich kann nichts Erlognes blenden, denn der Täuschung längst entflohn, weiß ich, Traum ist alles Leben. Zweiter Soldat, wenn du glaubst, dass wir dich täuschen, wend auf jene stolzen Berge nur dein Aug und sieh die Scharen, die nach deinem Blick sich sehnen, um dir zu gehorchen. Sigismund. Schon einmal sah ich ganz dasselbe, gerade so bestimmt und deutlich, als ich eben jetzt es sehe, und doch träumt ich. Zweiter Soldat. Große Dinge künden immer großer Herrscher sich durch Ahnung an, und diese war's, wenn du's im Traum gesehen. Sigismund. Du sagst recht, wohl war es Ahnung, und wenn's Wahrheit auch gewesen, ist das Leben doch so kurz. Lass uns träumen, träumen, Seele, noch einmal, doch mit Bedacht und mit Vorsicht soll's geschehen, denn man wird uns vom Genuss einst zur besten Zeit erwecken, wer sich weislich auf Enttäuschung vorbereitet, fühlt sie weniger, denn zuvor dem Übel kommen heißet, mit dem Übel scherzen, und nun, dies vorausgesetzt, dass, auch wenn sie wirklich wäre, alle Macht als bloß verliehen, wiederkehrt zu ihrem Lehnsherrn, lasst uns alles kühnlich wagen. Dank Vasallen, dass ihr's redlich mit mir meint. Ihr habt an mir den, der klug und keck euch rettet von der fremden Sklaverei. Rührt die Trommeln, schleunig sehen, sollt ihr meinen Heldenmut, meinen Vater zu bekämpfen, ist mein Will und kund zu tun, daß der Himmel wahr geredet, liegen muß er mir zu Füßen. Für sich. Aber wie, erwacht ich eher, wär's nicht besser, davon schweigen, falls ich's nicht vollführen werde? Alle, lebe, Sigismund, leb hoch! Clotald tritt auf. Clotald, Himmel, welchen Aufruhr sehe ich! Sigismund, ha, Clotald! Clotald, mein Prinz, beiseite! Auf mich fällt sein ganzer Zorn. Clarin, beiseite. Ich wette, dass er gleich vom Berg ihn schleudert. Ab. Clotald, niederkniend. Meines Todes sicher leg ich mich zu deinen Füßen. Sigismund, ihn aufhebend. Auf doch, Vater, von der Erde, Leitstern sollst du mir und Führer sein auf meines Glückes wegen, denn ich weiß ja, meine Bildung dank ich deinen treuen Lehren. Komm, umarme mich. Clotald. Was sagst du? Sigismund. Dass ich träum und dass ich denke, recht zu handeln, denn auch träumend darf man recht tun, nicht entbehren. Clotald. Nun, mein Prinz, wenn recht zu handeln jetzt dein Wahlspruch ist, so kränkt es dich gewiß nicht, daß auch ich heute nach dem gleichen strebe. Du bekriegest deinen Vater, nicht dir raten, nicht dir helfen, kann ich gegen meinen König, dir zu Füßen lieg ich, räche dich durch meinen Tod. Er kniet. Sigismund. Treuloser, undankbarer. Für sich. Ich vergesse mich zu mäßgen, weiß ich, Himmel, ob nicht Träume mich umschweben? Laut. Euren Mut, Clotald, beneid ich, und ich weiß ihn zu erkennen, geht und dienet eurem König, geht, wir sehen uns im Felde. Auf, Gefährten, rührt die Trommeln. Clotald, ewig werd ich dich verehren. Ab. Sigismund, Schicksal, wohl, wir gehen zum Throne, träum ich, Wolle nicht mich wecken, ist es Wahrheit, lass mich wachen. Doch sei's Traum, sei's Wahrheit eben, recht tun muß ich. Wär es Wahrheit, deshalb, weil sie's ist, und wär es Traum, um Freunde zu gewinnen, wenn die Zeit uns wird erwecken. Trommeln, alle ab. Zimmer im königlichen Palaste. Der König und Astolf treten auf. Basilius. Wer kann, Astolf, in ihrem Laufe hemmen des Rosses Wut, frei von des Zügels Zwange, wer die Gewalt des stolzen Stromes dämmen, der sich zum Meere wälzt mit raschem Drange, wer einem Bergsturz sich entgegenstemmen, der niederkracht vom jähen Felsenhange, doch alles findet Aufhalt und Erschwerung viel leichter noch als stolzer Völker Gärung. Wohl wird's durch der Parteien Sturm verkündet, denn aus der Bergeskluft mit lautem Dröhnen lässt Echo von entzweiter Wut entzündet bald Sigismund und bald Astolf ertönen, der alte Thron auf Eid und Pflicht gegründet, muß neuer Absicht, neuem Grausal frönen, ein Frevelschauplatz, wo uns zur Bedrängnis mit Trauerspielen schrecket das Verhängnis. Astolf, die Freude, Herr, sei jetzt noch unterbrochen, des Ruhmes Glanz, die schmeichelnden Genüsse, so deine Hand beglückend mir versprochen. Wenn Polen wieder deiner Huld Beschlüsse gehorsam mir versagt mit stolzem Pochen, so ist's, dass ich ihn erst verdienen müsse. Gebt mir ein Ross und fahr's in stolzen Wettern als Blitz herab, verkündend Donner schmettern. Ab. Basilius. Unwiderstehlich ist des Schicksals Lenkung und oft gefahrvoll sie voraus erfahren. Nicht schützen kann sich menschliche Beschränkung, denn Schlimmes lockt man durch zu ängstlich Wahren. Grausam Gebot, hart Schicksal, schwere Kränkung, Gefahren fliehen, das bringt erst in Gefahren. Mein Unglück wird, was Schutz mir sollt erwerben, ich selbst, ich wirkte, meines Reichs Verderben. Estrella tritt auf, Estrella. Eilt deine Gegenwart nicht bald zu zäumen, den Aufruhr, Herr, der frech und ohne Hülle von Schar zu Schar umher auf allen Räumen durch alle Gassen schwärmt mit Wutgebrülle, so wird gar bald dein armes Reich erschäumen von Wogen, die des eignen Blutes Fülle zum Purpur färbt, denn schon, soweit wir schauen, ist alles rings Verderben, alles Grauen. So furchtbar ist im Reiche die Empörung, so mächtig schon des blut'gen Hasses Dauer, dass man beim Anblick starrt, bebt bei der Hörung, die Sonne erbleicht, die Luft durchwehet Schauer, ein jeder Stein wird Denkmal der Zerstörung und jede Blume Monument der Trauer. Ein stolzes Grab ist jedes Haus im Reiche, ein jeder Krieger schon lebend'ge Leiche. Clotald tritt auf. Clotald zum König. Dem Himmel Dank, ich nahe dir lebendig. Basilius. Sag an, Clotald, wie steht's um Sigismunden? Clotald. Das Volk, ein Ungeheuer wild, unbeständig, drang in den Turm, aus dem, der scheu entbunden, es seinen Fürsten zog, der kühn unbändig, sobald er die erneute Macht empfunden, den Mut erhob und schwur, die ew'ge Wahrheit des Himmels darzutun in voller Klarheit. Basilius, gebt mir ein Ross, dem undankbaren Sohne will ich mit eigner Hand den Sieg entringen, und rühmlich soll zum Schutze meiner Krone, was Wissen fehlte, nun das Schwert vollbringen. Ab. Estrella. Und an der Seite Sohls bin ich, Bellone, mein Name soll mit seinem auf sich schwingen, denn raschen Flugs will ich ins Feld mich werfen und um den Preis wetteifern mit Minerven. Ab. Man schlägt Lärm. Rosaura tritt auf und hält Clotald zurück. Rosaura. Rufet gleich zu Kampf und Sieg dich dein Mut mit edelm Grimme, dennoch höre meine Stimme, denn auch hier ist alles Krieg. Wohl ist dir es nicht verborgen, daß ich elend, arm, voll Gram, ohne Schutz nach Polen kam. Doch du wolltest für mich sorgen, und mir riet dein mildes Herz, daß ich, fremde Kleidung wählend, im Palaste mich verhehlend, bergen sollte Lieb und Schmerz und Astolfen fliehn. Indessen ward er mich gewahr, und doch spricht er diesen Abend noch mit Estrella, er vergessen dort im Park. Nun siehe, mein ist der Schlüssel zu dem Garten, dort nun kannst du seiner warten, um zu enden meine Pein. Dort durch Kühnheit, Kraft und Mut kannst du mir die Ehr erneuen, denn ich weiß, du wirst nicht scheuen, mich zu rächen durch sein Blut. Clotald. Es ist wahr, ich muß es sagen, seit ich dich zuerst gesehen, fühlt ich mir den Trieb entstehen. Zeugen sind ja deine Klagen, alles gern für dich zu tun. Erst sucht ich dich zu bewegen, jene Kleidung abzulegen, daß, säh auch Astolf dich nun, er dich säh in deiner Tracht, und so töricht kühnes Walten nicht für Leichtsinn mögte halten, der die Ehr unheilbar macht. Dann bedacht ich einen Plan zur Erstattung deiner Ehre, die du eingebüßt, und wäre, so viel lag mir selbst daran, auch der Preis Astolfens Leben. Aber witz'ge Zuversicht, doch er ist mein König nicht, und so darf ich nicht erbeben, töten wollt ich ihn für wahr. Doch als Sigismund entbrannte, mich zu töten, da verwandte trotz der eigenen Gefahr seine Neigung mir bezeigend, er für mich den höchsten Mut in verwegner Zornesglut, alle Kühnheit übersteigend. Sollt ich nun dem Dankgebot meines Herzens widerstreben, dem, der mir einst gab das Leben, geben sollt ich dem den Tod? Und so, da ich Lieb und Bangen gleich verteilt euch beiden habe, weil ich dir verliehn die Gabe, die ich selbst von ihm empfangen, weiß ich nicht, wem meine Hand Hülf und Beistand solle weihn, wenn ich dir mich durch verleihn, durch Empfangen ihm verbannt. Und so, wie sich's auch entscheidet, bleibt mein Kummer unverwandelt, denn ich bin es, welcher handelt, und ich bin es, welcher leidet. Rosaura, keinem ist es je entgangen, daß wie einen Mann von Wert immerdar das Geben ehrt, so ihn schändet das Empfangen. Denkst du hierin gleich mit mir, bist du nicht zum Dank verbunden, denn hast du an ihm gefunden den, der einst das Leben dir, wie du mir es gabst, so hat er gezwungen deinen Adel nur zu einer Tat voll Tadel, ich zu einer edeln Tat. Folglich hat er dich gekränkt, wie ich dich verpflichtet habe, gabst du nämlich mir die Gabe, die du nahmst, von ihm geschenkt. Und so darf ich kühn verlangen Ehrenschutz von deinem Mut, denn ich geh ihm vor, so gut wie das Geben dem Empfangen. Clotald. Kann der Geber auch allein Adel der Gesinnung hegen, so muß Dankbarkeit dagegen des Empfängers Tugend sein. Längst schon ward zum Eigentum, weil ich wohl zu geben weiß, mir des Edelmutes Preis. Lass mir auch des Dankes Ruhm, da ich jetzt ihn kann erlangen, wenn ich Dankbarkeit so gut üben werd als Edelmut. Denn wie geben ehrt empfangen. Rosaura, Leben hast du mir gewährt, aber als ich es bekommen, hab ich schon von dir selbst vernommen, Leben, das ein Schimpf entehrt, sei kein Leben. Drum ist klar, dass ich nichts empfangen habe, weil das Leben, jene Gabe deiner Hand, kein Leben war. Und wenn eher nun zu geben als zu danken dir gebührt, wie du selber angeführt, wohl, so gib mir jetzt das Leben, denn noch gabst du mir es nicht. Und weil geben höher adelt, gib zuerst und ungetadelt, üb hernach des Dankes Pflicht. Clotald. Wohl denn, überzeugt von dir, üb ich erst den Edelmut, haben sollst du all mein Gut. Doch, Rosaura, folge mir, geh ins Kloster, du ersinnst für dein Wohl nichts so entscheidend, weil du ein Verbrechen meidend einen Zufluchtsort gewinnst. Denn da dieses Reich im schweren Sturm der Zwietracht scheint verloren, darf als Edelmann geboren ich das Unheil nicht vermehren. Aber wenn ich so geholfen, handle ich an dem Reiche gut, gegen dich mit Edelmut, so wie dankbar an Astolfen. Drum zu deiner eignen Ehre wähle nach Vernunft und Pflicht, denn bei Gott mehr tät ich nicht, wenn ich auch dein Vater wäre. Rosaura, wärest du mein Vater, dann würd ich diesen Schimpf verzeihn, aber da du's nicht bist, nein. Clotald. Und was willst du tun, sag an. Rosaura, ihn ermorden. Clotald, wie, und wäre so von Mut ein Weib entbrannt, das den Vater nicht gekannt? Rosaura, ja. Clotald, was treibt dich an? Rosaura, die Ehre. Clotald, in Astolfen mußt du sehn. Rosaura, nie soll meine Rach ermatten. Clotald, deinen Herrn Estrellas Gatten. Rosaura, ha, bei Gott, nie soll's geschehn. Clotald, Raserei. Rosaura, ich seh es ein. Clotald, dämpfe sie. Rosaura, wie sollt ich's können? Clotald, du verlierst. Rosaura, ich will's vergönnen. Clotald, Ehr und Leben. Rosaura, mag es sein. Clotald, und dein Ziel? Rosaura, zu sterben. Clotald, Glut der Verzweiflung. Rosaura. Ehrenpflicht. Clotald. Unverstand. Rosaura. Nein, Zuversicht. Clotald. Tollheit ist es. Rosaura. Rache. Wut. Clotald. Gibt's auf Erden denn nicht eines, diesen Sturm zu bändgen? Sprich. Rosaura. Nein. Clotald. Wer wird dir beistehen? Rosaura. Ich. Clotald. Und kein Mittel weiter? Rosaura. Keines. Clotald. Denk, ob nicht ein anderer Schritt. Rosaura. Jeder Schritt führt ins Verderben. Ab. Clotald. Wohl, so will ich mit dir sterben. Warte, Tochter, nimm mich mit. Ab. Gebirg und Wald. Sigismund tritt auf, mit Fellen bekleidet, ihm folgen Clarin und ein großer Zug von Soldaten mit kriegerischer Musik. Sigismund. Könnt heut mich Roma sehen, geschmückt mit ihrer Jugend Siegstrophäen, wie würde sie des neuen, noch nie erlebten Zufalls sich erfreuen, der ihr ein Untier gönnte, das ihrer Scharen Kraft beherrschen könnte und dem mit solchem Heere des Firmaments Eroberung leichtes wäre. Doch hemme noch die Schwingen, mein Geist, nach ungewissem Ruhm zu ringen, bezähme das Gelüste, weil ich erwacht, mit Schmerz erfahren müsste, der Ruhm, den ich gewonnen, sei wie ein Traum zerronnen. Je minder ich gewinne, je minder schmerzt es mich, dass er zerrinne. Trompetenstoß. Clarin. Auf einem raschen Pferde, ich mal es dir, vergib mir die Beschwerde, unmöglich kann ich's lassen, es scheint die ganze Welt in sich zu fassen, der Leib, wenn ich nicht fehle, ist Erde, ja, und Feuer ist die Seele, Luft ist der Hauch und Wasser ist im Schaume, ein Chaos zeigt sich in so engem Raume, Leib, Seele, Hauch, Schaum, macht's zum Ungeheuer, gemischt aus Erde, Wasser, Luft und Feuer. Es ist ein Apfelschimmel, schön durch der Flecken zierliches Gewimmel, spornt man's, so ist sein Rennen kein Lauf, ein Flug zu nennen, auf diesem Rosse wendet ein schönes Weib sich her. Sigismund, Glanz, der mich blendet. Clarin. Rosaura steigt hernieder, ab. Sigismund. Der Himmel schenkt sie meinen Blicken wieder. Rosaura tritt auf mit Mantel, Schwert und Dolch. Rosaura. Großgesinnter Sigismund, dessen Hoheit Mut entglommen, aus der Nacht, die sie umschattet, dringt zu ihrer Taten Morgen, gleich dem obersten Planeten, welcher aus dem Arm Aurorens wiederkehrt mit neuem Schimmer, zu den Pflanzen, zu den Rosen, und der über Meer und Berge, wann er kommt mit seiner Krone leicht verbreitet, Strahlen funkelt, färbt die Gipfel, säumt die Wogen. So erleuchte jetzt die Erde, strahlenreiche Sonne Polens, und lass ein unselges Weib hingestreckt vor deinem Throne Schutz erlangen, weil sie Weib und unglücklich ist, zwei Worte, deren jedes hinreicht, jedes schon zu viel ist zur vollkommenen Schutzverpflichtung eines Mannes, der sich rühmt des Heldenlobes. Dreimal sahest du mich schon, und dreimal, blieb dir verborgen, wer ich bin, denn dreimal sahst du andere Tracht an mir und Formen. Bei dem ersten Mal erschien ich dir als Mann im felsumschlossenen Kerker, wo dein Elend-Dasein meinem Unglück ward zum Troste. Bei dem zweiten Mal erblicktest du als Weib mich, da die stolze Pracht der Hoheit dir zum Traume ward, zum Schatten, zum Phantome. Und das dritte Mal ist heute, da ich hier zum Zwitter worden, bei der Frauen heiterm Schmuck Männerwaffen mir erkoren. Aber um dein Mitleid kräftiger mir zum Beistand aufzufordern, wird mir meines Unglücks reichen Lebenslaufs Erzählung frommen. An dem Hofe Moskaus hat mich ein edles Weib geboren, das gewiß von großer Schönheit mußte sein, ihr Leid erwogen. Auf sie heftete die Augen ein Verräter, zwar verborgen ist sein Name mir geblieben, doch sein Heldenmut erprobet sich an meinem. Denn als Abbild seiner Seele fühlt die Tochter in sich kein so edles Blut, dass sie töricht wähnen sollte, er sei solch ein Gott wie jener, der verwandelt, einst als goldner Regen Schwan und Stier sich zeigte, Danaen, Ledan und Europen. Da ich sorgte, durch Erwähnung so verrätrischer Historien abzuschweifen, find ich nun schon gesagt mit wenig Worten, daß die Mutter, überredet, durch der Liebe falsches Kosen schöner war als dieser keine und, wie alle, ward verstoßen. Weil er trügrisch ew'ge Treue und Vermählung ihr gelobte, kam's dahin, daß die Erinnrung weint noch heut um die Betrogne, denn ihr ließ, so sehr Aeneas seines Trojas, der Treulose, nichts zurück als diesen Degen, sei die Klinge noch verborgen, denn entblößen will ich sie, eh ich den Bericht geschlossen. Aus so schlecht gefügtem Bande, das nicht binden, fesseln konnte, war es Ehe, war's Verbrechen, beides kann mir wenig frommen, stamm ich ab als meiner Mutter Abbild und Kopei geboren, denn ich gleich ihr nicht an Reiz, doch an Tun und Leid vollkommen. Und somit ist schon gesagt, daß ich wenig Glück genossen und als ihres Schicksals Erbin gleiches Mißgeschick erprobet. Was ich mehr vermag zu sagen, ist der Name des Treulosen, der mir meines Rufs Trophäen, meiner Ehre Schmuck gestohlen. Fürst Astolf, weh, bei dem Namen füllt sich mit Verdruß und Zorne meine Brust, den Feind zu nennen, hat notwendig dies zur Folge. Fürst Astolf war der Verräter, der, vergessend seiner Wonnen, leicht entfliegt ja die Erinnerung, ist die Lieb einmal entflogen, angelockt vom reichen Glanze der Eroberung, kam nach Polen zur Vermählung mit Estrella, dieser Fackel meines Todes. Wer wird glauben, wenn ein Stern der geliebten Bund geschlossen, daß ein anderer Stern Estrella nun sie wieder trennen sollte? Ich beleidigt, ich verhöhnet, war bekümmert, war verworren, war getötet, kurz war ich. Dieses heißt, der Hölle toben, und Verwirrung war im Babel meines Innern eingeschlossen. Und mich nun für stumm erklären, denn es gibt der Leiden solche, die viel besser durch Gefühle kund sich geben als durch Worte, sagt ich meine Leiden schweigend, bis an einem stillen Morgen Violante, meine Mutter, einst den Kerker brach. Da wogten sie hervor aus meinem Busen, eins vom andern fortgezogen. Mich verwirrt es nicht zu reden, denn sobald uns kund geworden, jemand, dem wir Schwachheit beichten, sei der Schwachheit Mitgenosse, hoffen wir, er wird mit milder Nachsicht uns entgegenkommen. Und so wirkt ein schlimmes Beispiel manchmal Gutes. Mitleid zollend, hörte sie mein Leid und stellte mir ihr eignes vor zum Troste. War der Richter einst Verbrecher, o wie leicht vergibt ein solcher. Sie, durch eigne Not gewitzigt, und um nicht von sorgenloser Muße, von bequemer Zeit ihrer Ehre heil zu borgen, ließ mich ruhig nicht im Unglück. Dass ich dem Verführer folgte, war ihr Rat, und durch die feinste Kunst der Lieb ihn nötgen sollte, meiner Ehre Schuld zu zahlen. Um nun leichter fortzukommen, hüt ich mich in Männertracht, meines Schicksals Wink befolgend. Drauf ein altes Schwert mir reichend, dieses, das ich mitgenommen, nun ist Zeit, daß seine Klinge sich entblößt, wie ich versprochen, sprach die Mutter im Vertrauen auf dies Merkmal. Geh nach Polen und bemühe dich, daß diesen Stahl die edelsten des Hofes an dir sehen, denn ihrer einer wird vielleicht wohl mitleidsvollen Schutz gewähren deinem Unglück, Rat und Tröstung deinen Sorgen. So erreicht ich dieses Land, übergehen wir, wiederholen, was du weißt, wär überflüssig, daß die Wildheit meines Rosses mich zu deiner Höhle brachte, wo du staunend sahst mein Kommen. Übergehen wir, daß Clotald rasch von Mitgefühl bewogen um mein Leben bat den König, und daß dieser es verschonte, daß Clotald, da er erfahren, wer ich sei, mir riet, ich solle wechseln meine Tracht und Dienste nehmen an Estrellas Hofe, wo ich stört in seiner Liebe und Vermählung Fürst Astolfen. Übergehn wir, daß du nochmals staunend mich erblicktest dorten, nochmals zwei Gestalten mengtest, durch die Kleidung geworden, und vernimm nun, daß Clotald überzeugt, es werd erfordert, daß der Herzog und Estrella Gatten sein und Herrscher Polens ehrenwidrig jetzt mir rät, meinen Anspruch aufzuopfern. Nun, o tapferer Sigismund, da der Rache Zeit gekommen, denn der Himmel hat entschieden, daß du nun durchbrechen sollest niedriger Gefangenschaft, düstern Kerker, wo du wohntest, an Empfindung fast ein Tier, an Geduld ein Fels geworden, da du gegen deinen Vater und dein Land den Kampf beschlossen, komm ich, dir zu helfen, mischend zu Dianens reichem Pompe, der Minerva Kriegesrüstung, teils gehüllt in seidne Stoffe, teils bedeckt mit hartem Stahle, mir vereint zum Schmuck erkoren. Auf nun, tapferer Oberherr, sieh, uns beiden muß es frommen, zu verhindern, zu vernichten, jenen Bund, den man beschlossen, mir, daß der sich nicht vermähle, der die Ehe mir versprochen, und dir, daß nicht ihrer Staaten Bündnis unsers Sieges Glorie durch der Stärk und Macht Vermehrung zweifelhaft zu machen drohe. Als Weib komm ich, dich zur Rettung meiner Ehr itzt aufzufordern und als Mann dich anzufeuern zur Ergreifung deiner Krone. Als Weib komm ich, dich zu rühren, hingeschmiegt zu deinen Sohlen, und als Mann dir meines Schwertes, meines Lebens Dienst zu zollen. Und so wisse, wenn du heut mir als Weib mit Liebe drohest, geb als Mann ich dir den Tod zur Verteidigung fest entschlossen meiner Ehre. Denn ich bin sie durch Liebe wieder fordernd Weib, um dir mein Leid zu klagen, Mann, um Ehre zu erobern. Sigismund für sich. Lass, o Himmel, träum ich Wahrheit, mein Gedächtnis plötzlich stocken, denn unmöglich hält ein Traum so viel Ding in sich geschlossen. Stehe Gott mir bei, wer könnte glücklich aus dem allen kommen oder auch an keines denken? Gibt es Zweifel, Qualen voller? Wenn ich jene Hoheit träumte, die mich dort umgab, wie konnte dieses Weib so unfehlbare Zeichen jetzt mir wiederholen? Wahrheit also war's, kein Traum. Und wenn Wahrheit, was mir Sorgen nicht geringerer Art erweckt, wie kann meines Lebens Folge Traum es nennen? Gleicht dem Traume denn die Hoheit so vollkommen, dass man diese, wenn auch wahr, achtet manchmal für erlogen und erdichtete für wirklich? Sind sie nur so schwach gesondert, dass man fragen muß, ob das, was gesehen wird und genossen, Wahrheit oder Lüge sei? Haben Bild und Nachbild solche große Gleichheit, dass ein Zweifel, welches echt sei, wird erhoben? Ist es so, und muß man endlich sehn verschwinden gleich Phantomen, alle Majestät und Pracht, alle Größe, Macht und Glorie, so gebrauchen wir die Zeit, die uns hier zuteil geworden, weil man nur in ihr genießet, was in Träumen wird genossen. Mich entflammt Rosauras Reiz, meiner Macht jetzt unterworfen, nutzen wir den Augenblick. Breche Liebe die Gebote, strenger Ehr und das Vertrauen, das zum Schutz mich aufgefordert. Dies ist Traum, und weil's das ist, lasst uns träumen, jetzt von Wonne, die doch einst in Leid sich wandelt, doch mit meinen eignen Worten widerleg ich selber mich. Ist es Traum, ist's eitle Glorie, wer für Glorien der Erde mögte Himmelsglorien opfern? Ist vergangenes Gut nicht Traum? Wer hat Heldenglück gewonnen, der bei dieses Glücks Erinnerung zu sich selber nicht gesprochen? Ohne Zweifel träumt ich alles, was ich sah? Steht diese Probe mir bevor, ist eine schöne Flamme des Genusses Wonne, die in Asche bei dem leisen Hauch der Morgenluft verlodert, lasst uns denn das Ew'ge suchen, jenen Ruhm, den Wandellosen, wo das Glück kein Schlummer ist und kein Traum gebildet die Krone. Ihrer Ehr entbehrt Rosaura, doch vom Fürsten wird gefodert, sie zu geben, nicht zu rauben, ja, beim Himmel, die Verlorne will ich wieder ihr erkämpfen eher, als mir meine Krone, fliehen wir der Gelegenheit mächt'ge Lockung. Zu den Seinen, rührt die Trommeln, denn ein Treffen will ich liefern, eh die düstre Nacht der Sonne goldnen Schimmer wird begraben in die dunkelgrünen Wogen. Will gehen. Rosaura. Herr, warum so schnell enteilst du? Wie? Mit keinem einzigen Worte willst du meinen Kummer trösten, noch des Herzens Angst belohnen? Ist es möglich, Herr? Du hältst Aug und Ohr vor mir verschlossen, du verbirgst mir selbst dein Antlitz? Sigismund. Ja, Rosaura, Ehre fordert, dass ich jetzt dich hart behandle, um mein Mitleid dir zu zollen. Antwort weigert dir mein Mund, dass die Ehre dir antworte. Reden will ich nicht, weil jetzt Taten für mich reden sollen, noch dich anschauen, weil im Drange solcher harten Qual es Not ist, der Beschauung deiner Ehre, deiner Reize schauen zu opfern. Er geht mit dem Heere ab. Rosaura. Welch ein rätselhaft Betragen soll zu meines Leids Vermehrung ich mich nun noch mit Erklärung doppelsinn'ger Worte plagen? Clarin tritt auf. Clarin. Fräulein, darf man näher kommen? Rosaura. Ha, Clarin, wo warst du? Sprich! Clarin, dort im Turme lauert ich auf den Tod, von Angst beklommen, ob er käm, ob er nicht käme, und mein Leben schien allda ein verpaßter Quinola, stets in Furcht, daß man ihn nehme. Die Partie stand wahrlich böse. Rosaura, doch weshalb? Clarin, weil ich erfuhr, wer ihr seid, denn glaubt mir nur, das Clotald, doch welch Getöse gibt es hier? Trommeln. Rosaura, was will das sagen? Clarin sieht hinaus, ein gewaltger Haufen dringt aus der Burg, die man umringt, alles will er niederschlagen, was zu Sigismund sich hält. Rosaura, warum feig in solchem Streite bin ich nicht schon ihm zur Seite? Die Bewunderung der Welt gilt doch bei so wildem Streben ihr Gesetz und Ordnung wenig ab. Stimmen außerhalb. Lebe hoch der tapfere König. Andere Stimmen. Hoch soll unsere Freiheit leben. Clarin, Freiheit, König, alle beide, leben sie so hoch sie wollen, und mich wird es wenig grollen, welchen Platz man mir bescheide. Von dem Wirrwarr, der hier wühlt, trenn ich weislich meine Sachen. Kaiser Nero will ich machen, der kein Mitleid je gefühlt, oder fühl ich Mitleid traun, fühl ich's nur um meinetwillen. Hier verborgen ganz im Stillen will ich mir das Fest beschauen, wohl gedeckt von Felsenlagen, still und heimlich ist der Ort. Hier holt mich der Tod nicht fort, Paar, ich kann ihm Schnippchen schlagen. Verbirgt sich. Man hört Trommeln und Waffengeklirr. Der König, Estrella, Astolf und Clotald treten fliehend auf. Basilius. War ein König, war ein Vater, unglückseliger wohl als ich? Clotald. Deine Scharen flüchten sich, sonder Ordnung, Schutz noch Rater. Astolf. Himmel, die Verräter siegen. Basilius, wiss, in dieser Art Gefechten sind die Sieger stets die Echten und Verräter, die erliegen. Auf, Clotald, entfliehen wir diesem ungeratenen Sohne, diesem Räuber meiner Krone. Es fällt ein Schuss, und Clarin stürzt verwundet aus seinem Schlupfwinkel hervor. Clarin, hilf mir, Himmel! Astolf, wer ist hier dieser Krieger, der getroffen und vom eignen Blut entstellt, sterbend uns zu Füßen fällt? Clarin, ach, mir bleibt nichts mehr zu hoffen, da ich suchte Schutz und Hort vor dem Tode, fand ich ihn, ging, um ja ihm zu entfliehen, ihm entgegen, denn kein Ort bleibt dem Tode je verborgen, woraus deutlich zu ersehn, daß ihm die entgegengehen, die ihn recht zu meiden sorgen. Darum kehret eilig, kehrt nur zurück zum blut'gen Kampfe, zwischen Waffen, Glut und Dampfe wird euch besserer Schutz gewährt, als auf noch so festem Berge gibt's doch keinen Aufenthalt, der vor des Geschicks Gewalt, vor der Sterne Wut euch berge. Und ob ihr im Fliehn euch allen Rettung sucht vor Todesnot, seht, ihr gehet in den Tod, wenn Gott will, ihr sollet fallen. Er fällt in die Szene zurück. Basilius, seht, ihr gehet in den Tod, wenn Gott will, ihr sollet fallen? Wie so gut, o Himmel, bringet die Verblendung unsers Trachtens nun zu besserer Erkenntnis dieser Leichnam, der uns mahnet mit den Lippen einer Wunde, da das Nass, das ihr entwallet, uns mit blut'ger Zunge lehrt, daß des Menschen Vorsicht alle seine Sorgfalt nichts vermöge gegen höherer Mächte walten. Ich nun, um mein Reich vor Aufruhr und Verderben zu bewahren, gab es in dieselbe Hand, der ich's zu entreißen dachte. Clotald, kennet gleich, o Herr, das Schicksal jeden Pfad und findet alle, die es suchet, selbst im Dickicht des Gebirgs, doch, muß ich sagen, ist's kein christlich Wort, daß nichts uns vor seiner Wut bewahre. Dies ist falsch, der weise Mann bändigt auch des Schicksals Walten, und wenn du nicht jetzt behütet warst vor Ungemach und Plagen, suche künftig, dich zu hüten. Astolf, Herr, was jetzt Clotald dir sagte, sprach er als ein weiser Mann, der schon reife Jahr erlangte. Ich nun red als mut'ger Jüngling. In dem dichten Waldesschatten dieses Berges steht ein Ross, flüchtig, wie vom Wind empfangen. Dies besteig und flieh, indessen ich den Rücken dir bewahre. Basilius, wenn Gott will, ich solle sterben, wenn der Tod hier meiner harret wohl, so will ich jetzt ihm stehn, Aug im Aug, ihn fest erwartend. Waffengetöse. Sigismund, Rosaura, Soldaten und Gefolge treten auf, Sigismund zu den Seinigen. In dem Dickicht dieses Berges zwischen seinen dunkeln Schatten birgt der König sich, verfolgt ihn, lasset keinen Baum im Walde, undurchstöbert, Stamm vor Stamm, Zweig vor Zweig, durchsucht sie alle, Clotald zum König. Fliehe, Herr, Basilius, weshalb entfliehen? Astolf, was beginnst du? Basilius, Herzog, lasst mich! Clotald, Herr, was machst du? Basilius, das, Clotald, was mir übrig ist zu machen. Zu Sigismund, kommst du mich zu suchen, Prinz? Sieh mich dir zu Füßen fallen. Er kniet. Deiner Sohlen weißer Teppich sei der Schnee von meinen Haaren, tritt auf meinen Hals, zerschmettre meine Krone, stürz, entraffe mir die alte Würd und Achtung, räche dich durch meine Schande, lass mich dir als Sklave dienen, und nach solchen Voranstalten mag das Schicksal sein Gelübde, mag sein Wort der Himmel halten. Sigismund. Sehr erlauchter Hof von Polen, der von solchen Wundertaten hier zum Zeugen wird, merk auf, was dein Fürst dir jetzo saget. Die Verhängnisse des Himmels, die einst auf azurne Tafeln Gott mit seinem Finger schrieb, der zum Schreibmateriale sich erkor den blauen Äther, wo die goldnen Letter prangen, täuschen nimmer, lügen nimmer. Wer da lügt und täuscht, ist aber dieser, der um Missbrauchs willen sie durchforscht und offenbaret. Hier, mein Vater, den ihr sehet, machte nur um sich zu wahren vor der Wildheit meines Wesens, mich zum Tier von Menschen ansehen, der Gestalt, daß wenn ich gleich Kraft der Reinheit meines Adels, Kraft der Hoheit meines Blutes, Kraft des Vorzugs meiner Gaben, mild und sanft geboren ward, dennoch solcher Lebenswandel, solcherlei Erziehungsart genügen müßt, ohn alles andre zu verwildern meine Sitten, schöner Weg, sie umzuschaffen. Spräche man zu einem Menschen, eine wilde Bestie trachtet, dich zu töten, wär's ihm dienlich, sie vom Lager aufzujagen, falls er schlafend sie erblickte? Spräche man von diesem Stahle, den du trägst, wirst du den Tod einst empfahen, so wär's ein falsches Vorsichtsmittel, ihn entblößen, um vor ihm sich zu bewahren und sich auf die Brust ihn setzen. Spräche man des Meeres Wasser sind, als Monument von Silber dir bestimmt zum feuchten Grabe, wär es wahrlich übles tun, dann sich auf das Meer zu wagen, wann es sich zu Schneegebirgen auftürmt, zu kristallnen Alpen. Meinem Vater nun erging es so wie dem, der aus dem Schlafe weckt das Untier, das ihm drohet, so wie dem, der von dem Stahle zitternd ihn entblößt, wie dem, der im Sturm aufregt die Wasser. Und war meine Wildheit, hört mich, solch ein reißend Tier im Schlafe, meine Wut ein ruhend Schwert, Meeresstille mein Gewaltsinn, wohl, so beugt ja nie das Schicksal sich dem Unrecht und der Rache, denn sie reizen es nur mehr. Und so, wer zu beugen trachtet sein Geschick, muß mit Verstand und mit Mäßigung verfahren, ehe die Gefahr erscheinet, kann sich schützen nicht noch wahren, wer ihr vorbeugt, denn, obwohl Demut kann, klar ist die Sache, ihn beschützen, so geschieht's doch nur dann, wenn er im Falle der Gefahr ist, denn kein Mittel gibt's, um diese fern zu halten. Beispiel sei euch dieses seltne Schauspiel, dieser sonderbare Staunensanblick, dieses Grauen, dieses Wunder, denn von allem ist das Größte dies zu sehen, trotz so großem Mühe walten, überwunden mir zu Füßen einen Vater und Monarchen. Ja, ein Schloss des Himmels war's, wie er auch ihn aufzuhalten strebt, er konnt es nicht. Und ich, der ihm weichen muß an alter Wissenschaft und Geistesgröße, sollt es können? König, Vater, steh auf, reiche mir die Hand, da der Himmel von dem Wahne dich befreit, auf diese Weise ihn zu zwingen, so erwart ich demutsvoll, dass du dich rächest, sieh mich dir zu Füßen fallen. Er kniet. Basilius, ihn aufhebend. Sohn, denn dieses edle Tun zeuge dich zum andern Male mir im Herzen. Du bist Fürst, ja, der Lorbeer und die Palme, sie gebühren dir. Du siegtest, krönen denn dich deine Taten. Alle, lebe Sigismund, er lebe. Sigismund, große Siege zwar erwartet einst mein Mut noch zu ersiegen, doch den größten jetzt erhalt ich über mich. Gib an Rosaura deine Hand, Astolf, du warest längst in ihrer Ehre schuld, und sie einzufordern hab ich. Astolf, freilich ist es wahr, verpflichtet bin ich ihr, allein dem schadet, daß sie nicht weiß, wer sie ist, und es wär Entwürdigung, Schande wär es, wähl ich mir ein Weib. Clotald, halt, Astolf, nicht weiter, sag ich, wiss es, edler als Rosaura bist du nicht, im offenen Kampfe soll mein Degen sie verteid'gen, denn genug, ich bin ihr Vater. Astolf, du, Clotald? Clotald, ich wollt's verschweigen, bis ich an des edeln Gatten Hand sie ehrenvoll erblickte. Der Bericht währt allzu lange, doch gewiß, sie ist mein Kind. Astolf, ist es so? Mit Freuden halt ich mein Versprechen. Sigismund, daß Estrella nicht mit Recht sich mag beklagen, da sie einbüßt einen Fürsten von so hohem Ruhm und Range, will ich nun mit eigner Hand sie vermählen einem Gatten, der an Hoheit und Verdiensten, wenn nicht vorgeht, doch ihm nahet. Zu Estrella, gib mir deine Hand. Estrella, gewinn ist mir solches Glücks erlangen. Sigismund, und Clotald, den treuen Diener meines Vaters, ihn erwartet hier mein Arm und jeder Lohn, den er wünschen mag zu haben. Er umarmt Clotald. Einer aus Sigismunds Gefolge. Erst du so, wer nicht dir diente, was werd ich denn, der des Landes Aufstand wirkt und dich erlöste aus dem Turme, wo du saßest, was werd ich zum Lohn empfahn? Sigismund, jenen Turm und das von dannen, nie du bis zum Tod entweichst, geb ich dir genugsame Wache, des Verräters nicht bedarf's, nach vollendetem Verrate. Basilius, dein Verstand erregt uns Staunen. Astolf, wie so glücklich umgewandelt. Rosaura, wie bedächtig und wie weise. Sigismund, was bestaunet ihr und gaffet, wenn ein Traum mein Lehrer war, wenn ich immer noch erbange zu erwachen und von neuem in des Kerkers engen Schranken mich zu sehen. Und wenn auch nicht, genügt's doch, solchen Traum zu haben, denn so ward ich mir bewusst, daß das Glück des Menschen alles wie ein Traum vorüberschwindet, drum es mir zu Nutze machen, will ich heut, solang es dauert, bittend für so manchen Mangel um Erlaß, denn edeln Herzen eigen ist es, zu erlassen.